WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, die Freitagnachtausgabe. Eine freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Rolf und der Rolf ist 45 Jahre. Guten Morgen, Rolf. Moin, moin. Ja, schön, dass du da bist. Ja, endlich mal, dass ich zu dir durchgekommen bin. Über was reden wir? Was ist dein Thema? Ja, ich glaube, er hatte gestern zugehört, da hat ein junger Mann bei dir angerufen von Fehmarn. Ja, der, genau. Ja, wo du das Glas Wasser mit Tabletten wegschütten lassen hast, weißt du? Ja. Hat ja. mich sehr betroffen, weil ich habe meine Frau an Krebs verloren nach 9 Jahren. Mhm. Oder wir waren insgesamt 10,5 Jahre waren wir zusammen. Mhm. Und ich habe sie letztes Jahr nach 8 Monate Krebskampf im Dezember, am 28. Dezember, hat sie die Augen zugemacht. Und naja. Was sehr schlimm ist, wenn man eine glückliche Zeit hinter sich hat und dann ja, natürlich. Sich jemand von jemandem verabschieden muss. Wie war diese Zeit? Erzähl mir ein bisschen von der Zeit. Ja, es war teils schwer, teils leicht. Anfangs ging das, hat meine Frau das noch so genommen und ja, es wurde nachher dann durch die Chemotherapien und sowas halt immer schwerer. Ne? Was hatte sie für einen Krebs? Lymphom. Lymphom. Mhm. Man hat uns eigentlich gesagt, dass das ein sehr gut heilbarer Krebs ist, der zu 80% eigentlich sehr gut heilbar ist. Mhm. Hat man uns erzählt, ich komme aus Hamburg und im Universitätsklinikum Eppendorf, falls ihr das was sagt. Ja, natürlich, klar. Da war ja natürlich Fachärzte und all sowas und am 3. April, glaube ich, war das. Nee, 5. April, 1. und am 7. April oder was hatten wir halt das Ergebnis bekommen. Ja. Und ja, man hat vorher nichts festgestellt bei ihrem Körper oder so. Sie hatte ein bisschen Brustschmerzen auf der linken Brust oben. Ja, wie hat sie darauf reagiert, auf die Diagnose? Ja, erstmal ein bisschen natürlich geschockt und naja. Am Anfang hat man natürlich Hoffnung, große Hoffnung, vor allen Dingen, wenn gute Überlebenschance. Die Ärzte haben uns natürlich das Urteil gesagt, was denn Sache ist. Und ja, dann kam natürlich auch gleich mit dabei, weil sie natürlich alles untersucht haben. Mhm. Auch wenn sie hätten uns fragen müssen, zum Beispiel wegen dieser HIV-Untersuchung. Ne? Mhm. Aber das wurde halt gleich alles mit untersucht, komplett alles gecheckt und alles. Ja, und dann hat sich halt auch herausgestellt, dass sie sich angesteckt hat mit HIV damals mal und Das wusstet ihr die ganze Zeit nicht, während ihr zusammen wart? Nein. Du hast deine Frau sehr geliebt. Ja, natürlich, über alles. Was war das Besondere an deiner Frau? Sie hat mir halt die Kraft gegeben. Ich war früher viel alleine, habe mich viel in Hamburg rumgetrieben. Nach ein paar Jahren im Hauptbahnhof in Hamburg Bier getrunken und sowas und wo hast du sie denn kennengelernt? In Hamburg Reeperbahn. Auf der Reeperbahn? Ja, durch eine Freundin, die auch eine Transsexuelle ist. Du sagst auch eine Transsexuelle? Ja, ja. Ach, es sind viele hier in Deutschland. Deine Frau war eine transsexuelle Person? Ja. Ach so. Ah. Transsexuell heißt in ihrem Fall, dass sie in einem männlichen oder weiblichen Körper war, obwohl es... Männlich-weiblich, ne? Also sie hatte was für einen Körper hatte sie? Im Weiblichen. Ein Weiblichen. Original weiblich. Also man musste schon genau hingucken, um zu sehen, dass sie weiblich ist. Ja. Männlich ist, ne? War sie denn operiert? Ja, Brust-OP und so viel wie ich weiß, ein bisschen Gesichts-OP. Ach so, das heißt... Aber sonst körperlich nichts weiter. Sonst also erstmal salopp ausgedrückt, im unteren Bereich noch männlich. Ja, genau. Und im oberen Bereich eine Frau. Genau, genau. Warst du, hast du dich zum ersten Mal in einen transsexuellen... Ja, damals ja. Mhm. Also ich habe von, ich kenne einen, der kommt aus Mexiko, kam lebte damals illegal hier in Deutschland. Den habe ich im Wettbüro in Hamburg kennengelernt. Mhm. Und durch den habe ich eine Freundin kennengelernt, die schon vorher ein paar Jahre hier in Deutschland gelebt hat und auch mit einem Deutschen verheiratet war. Mhm. Durch die habe ich damals meine Frau kennengelernt, auf der Reeperbahn und sowas. Und ja, war sowas wie irgendwo Liebe auf den ersten Blick und alles. Und ja. Und du hast auch einen gewissen Anreiz verspürt an einem transsexuellen Menschen. Das ist so dein... Ja, eigentlich mehr oder minder an die Frau. An die Frau. Aber sie war ja dann irgendwie auch noch ein bisschen Mann. Ja, natürlich. Wo ich mich nach und nach dran gewöhnt habe und alles. Mhm. Und ja, damit gelebt habe und alles. Und ja, wir viele schöne Jahre verlebt und alles. Und du bist ein heterosexueller Mann. War ich, ja. War ich. Warst du. Vielleicht werde ich es wieder. Ich weiß das nicht, weil ich möchte nach Südamerika auswandern und... Mhm. Weil wenn ich hier in Deutschland bleibe, ich habe nur meinen Vater und ein paar Bekannte hier in Deutschland und halt jetzt, wo ich hier wohne, wir wohnen seit letztes Jahr, sind wir erst hier umgezogen im Februar. Wie war das denn eigentlich, Rolf, so für deine dein Umfeld? Wussten die, dass deine Frau transsexuell war? Sagen wir es mal so, ich habe mich, am Anfang, ich habe zu ihr gestanden. Ich habe zu ihr gestanden, weil wir uns von ersten Tag auf an geliebt haben und alles. Und okay, ich habe mich halt nicht mehr in den Hauptbahnhof-Umfeld so viel rumgetrieben. Hat sie dir eigentlich gleich, bevor ihr ins Bett gegangen seid, rein Wein eingeschenkt, dass sie eigentlich... Ich wusste das durch die Freundin. Ach so, du wusstest das, das war völlig klar. Ja, ja. Und gab es denn Leute, so Verwandte oder Freunde, die die Nase gerümpft haben nach dem Motto, wie kann man denn mit so einer Person zusammen sein? Ja, also meine Mutter war ja sowieso schon tot, aber mein Vater hatte damit kein Problem und ich weiß nicht, mal keinen Kontakt mehr zu meinen anderen Geschwistern. Wir sind eigentlich 8 Kinder gewesen, aber die ganze Familie alles zerbrochen. Ich bin der Einzige, der noch. Dann hattet ihr ein Umfeld, das tolerierte und es war alles in Ordnung. Ja, sie hat sich ja viel in diesem Umfeld rumgetrieben. Ja. Die Leute, was ich kannte am Hauptbahnhof und alles, die haben anfangs auch erst gesagt, er ist ein bisschen blöde geguckt und sowas. Und ich habe gesagt, für mich ist das kein Problem. Mhm. Sie ist meine Frau, wir haben uns geliebt und alles und ich habe damit kein Problem. Und dann nach und nach bin ich auch, wir sind viel in Hamburg durch die City gegangen und alles. Und ich kenne viele Transsexuelle, wie eine beste Freundin von ihr zum Beispiel. Ja. Da ist der Mann komisch, der geht nicht mal mit seiner Frau Hauptbahnhof einkaufen. Meine Frau war ganz anders, die musste shoppen gehen und all sowas. Und ich hatte damit überhaupt kein Problem. Wenn irgendwelche Leute geguckt haben oder was, für mich war das überhaupt kein Problem, weil das genauso so ein Mensch ist, wie wir alle. Ja, natürlich. So, jetzt hast du deinen geliebten Menschen, mit dem du fast 10 Jahre zusammen warst, hast du verloren. Gestern der Anrufer war so am Boden zerstört, weil seine Frau ihn verlassen hat. Ja, genau. Deine Frau hat dich für immer verlassen und du hast einen Tod zu beklagen. Jetzt sind einige Monate seitdem vergangen. Wie ist so deine seelische Lage? Wie fühlst du dich, Rolf? Ja, ein bisschen trostlos, ein bisschen faul. Und sowas. Wir haben keine Kinder. Unsere Kinder waren 2 Chihuahuas. Die wir letztes Jahr aufgrund der Krankheit haben die große Schwester, die mitgenommen nach Italien. Und, aber was, ich habe jetzt was hast du denn, zu Hause 2 Katzen. Ja. Was hast du denn nachdem sie gestorben ist? Das ist ja eine existenzielle Erschütterung. Die Familie war ja hier, ne? Ach, die hat dich aufgefangen auch. Ja, ja. Dann war ich auch so glücklich. Ich hab, gab es denn bei dir im Moment, da auch Momente, wo du gedacht hast, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr leben? Eigentlich nein, weil die Familie, ich weiß, die Familie ist für mich da. Die Familie ist für mich da und ich weiß, ohne Problem kann ich nach Italien gehen. Und du willst nach Italien gehen? Nein. Nee, nach Amerika, Südamerika. Ja, ja, ich Südamerika. Warum nach Südamerika? Weil da die große Schwester ist und ja, die anderen Schwestern oder die anderen Geschwister nicht so einen Kontakt zum Beispiel auch mit meiner Frau hatten, wie zum Beispiel ihre Groß-, ihre. Also ihre Geschwister sind in Südamerika, nicht deine, oder? Nein, ich habe keinen Kontakt zu meinen Geschwistern. Das hat sogar ja schon gesagt. Ihre Familie lebt in Italien und die eine Schwester lebt in Südamerika. Ist dieses Südamerika, das Auswandern nach Südamerika vielleicht auch so ein, ja, auch ein Teil der Trauerbewältigung, dass du das verlässt? Ja, weil ich Angst habe, wenn ich hier alleine in Deutschland bleibe. Ja. Weil ich bin ja nun mal alleine, dass ich wieder anfange, mich am Hauptbahnhof rumzutreiben, wieder anfange mit Alkohol, wie das früher war. Ah ja. Du, ist es ja nicht so einfach. Du bist 45 Jahre alt. Wie baut man sich in Südamerika eine neue Existenz auf? Die große Schwester, die hat jetzt vor kurzem, seit vorletztes Jahr, glaube ich, fertig ein Haus gebaut. Die Mutter hat ein Haus. Da kannst du wohnen? Ja, ja. Gut, aber du musst ja auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Die haben, ja, okay, das muss ich sehen, ne? Wie wir das machen, damit Geld verdienen und sowas, ne? Ja. Ich bin eigentlich ein flexibler Mensch und sowas und, naja, mal sehen. Muss man natürlich sehen, dass ich da in Südamerika sieht man natürlich, dass die Menschen arbeiten müssen für ihr Geld, ne? Ja. Wann willst du auswandern? Dieses Jahr noch. Ich wollte eigentlich schon lange drüben sein, aber alles ein bisschen träge, ein bisschen faul. Die ganze Wohnung ist hier noch voller Möbel. Die Familie hat zwar im Januar die ganzen Wertsachen. Aber Rolf, vielleicht ist das wirklich ein guter Schritt, auch mit dem Abschied klarzukommen. Du beginnst auch ein neues Leben. Ja, natürlich. Und für mich ist einfach, die Schwester war hier ein und alles. Dann bist du ihr quasi nahe durch die Schwester. Ja, ja, die konnte am Tag des Todes leider nicht in Deutschland sein. Die ist erst ein paar Tage danach gekommen, ich glaube 3-4 Tage danach oder was, ist die Schwester hier nach Deutschland gekommen, aus Peru. Aber wiederum, wenn du in Südamerika bist, kannst du nicht zum Grab gehen. Das doch, doch. Die Urne, alles ist drüben in Südamerika. Ach so, habt ihr das geregelt. Ah, ja, ja, die Schwester war ja hier in Deutschland. Das ist ja sehr gut, das ist sehr gut. Und wir hatten so eine super Bestatterin, die sich wirklich um alles gekümmert hat, mit der Fluggesellschaft telefoniert hat. Dass die Schwester die Urne mitnehmen kann ohne Problem und all sowas. Die war morgens mit am Flughafen am 29. Januar, damit das am Zoll keine Probleme gibt mit der Urne und all sowas. Dann wünsche ich dir, dass du das gut organisiert bekommst und dass du den großen Schritt dann machen kannst nach Südamerika. Ja, ich bin am Überlegen, mit dem Vermieter zu reden, weil ich habe hier keine Wertsachen mehr in der Wohnung, was großartig an Geld ist. Ich habe mein Laptop noch, mein iPad und sowas, ja, aber fällt der Abschied nicht so schwer. Und wie gesagt, ich finde das eigentlich einen ganz guten Plan. Und ich wünsche dir dafür wirklich alles Gute. Ich will es hoffen. Gutes Gelingen. Darf ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Oder meinst du, das ist nicht nötig? Nein, du hast. Aber ich wollte nur etwas sagen. Ja, zum Beispiel durch die Krankheit von meiner Frau. Wir waren ja nun 8 Monate nicht durchgehen. Aber immer wieder einen Monat durchgehen im Klinikum und sowas. Und man lernt da so viele Menschen kennen. Ich habe da eine junge Dame kennengelernt, die war jetzt 30 Jahre alt, hat ein 12-jähriges Kind, die damals geboren worden ist und man ihr im Krankenhaus nicht erzählt hatte, was das Kind für eine Krankheit hat. Mhm. Und die hat die Krankheit Black-Down-Syndrom. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Da produziert der Körper kein eigenes Blut. Ja. Ich schlage mal vor, dass wir jetzt mal das beenden, sonst kommen wir in ganz andere neue Geschichten rein. Nein, okay. Dann rufe ich nochmal irgendwann wieder an. Ganz genau. Und dann erzähle ich dir die Geschichte. So können wir es machen. Dann einstweilen wünsche ich dir alles Gute von Herzen. Ja, und alles schön, dass wir gesprochen haben. Vielen Dank. Und ich drücke den Kollegen da auf jemanden. Das ist nett von dir. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Bis dann, Domian. Ciao. Vielen Dank, ja? Tschüss. Ciao. Und es geht weiter mit der Alexandra. Und Alexandra ist 53. Guten Morgen, Alexandra. Guten Morgen. Alexandra, weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Mein Thema ist hauptsächlich Krankheit von meinem Mann. Ja. Ich hatte ihn vor 12 Jahren geheiratet. Vor 12 Jahren? 12 Jahre, aber wir kennen uns 14 Jahre schon, fast 15 Jahre. Ja. Und da war er berufstätig und ist er noch im Berufsleben und da hat er Epilepsie gekriegt. Er hat Epilepsie. Anfall. Ja. Darf ich dich fragen, was das für ein Akzent ist? Woher kommst du? Aus den Niederlanden. Aus Luxemburg. Aus Luxemburg, ah. Ja, ja. Okay, ja. Und die Krankheit hat ihm so stark beherrscht, die Anfälle werden immer schlimmer, immer schlimmer. Also die epileptischen Anfälle wurden immer schlimmer? Genau, genau. Mhm. Und er hatte einen wunderbaren Beruf, der war Produktionschef in einem Chemiekonzern. Ja. Das war sein Traumberuf. Hat er mit Giftstoffen zu tun. Und irgendwann hat er so oft die epileptischen Anfälle gekriegt, dass er musste Arbeitsplatz ändern. Kann das sein, dass diese Giftstoffe auch letztendlich Schuld oder die Anfälle ausgelöst haben? Nein, sie sagen nein, weil er eigentlich immer Maske hatte. Ich vermute, dass das irgendwo Zusammenhang hat, dass das so angezählt wird. Aber das kann man nicht nachweisen, weil mein Mann war sehr zielstrebig und hatte anorgastische Störung. Das heißt, er musste alles 101% machen. Das heißt, er hat seine Arbeit gemacht und wie seine Mitarbeiter auch noch zusätzlich. Ne? So, dann musste er raus aus dem Beruf? Musste er raus, musste sich ein neues Arbeit, musste sich etwas wieder Neues einlernen, was sehr schwierig war. Mhm. Und durch meine Unterstützung hat er das geschafft. Natürlich war er jeden Tag im Krankenhaus, hatte jeden Tag epileptische Anfälle, aber der war Kämpfer. Der ist vom Krankenhaus, eine halbe Stunde habe ich ihn rausgeholt. Ich habe gesagt, also es waren immer die epileptischen Anfälle? Immer, aber durch die Anstrengung, er musste wieder komplett neue Sachen anlernen, wo so schwierig war. Da waren Sicherheitsdaten und so. Ich bitte dich, ein bisschen langsamer zu sprechen, sonst können wir dich nicht verstehen. Okay, Sicherheitsdaten, wo er musste das alle machen, BAG erstellen. Wie geht es ihm heute? Also das hat sich so entwickelt, dass ich halt irgendwo bemerkt habe, dass er Gedächtnisprobleme hatte. Dass er zum Beispiel konnte sich nicht erinnern, was vor einigen Jahren war. Also, das war ein Zufall, dass er ins Geschäft gegangen ist, dass er Sachen vergessen hat. Und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, aber die Neurologin hat gesagt, ach, das ist ganz normal bei Epileptika und so. Aber das ist ja schon ein schlimmes Anzeichen. Für mich war das sehr schlimm, aber sie hat das so genommen, dass das gehört zu einer Krankheit, das sind die Medikamente. Aber ich habe gesagt, das entwickelt sich gravierend. Wie hat es sich denn heute entwickelt? Wie geht es ihm heute? Also, das war so schlimm, dass er die Anfälle so schlimmes Anfälle hatte, dass ich selber ein Zentrum gesucht habe, weil die Ärztin hat mir nicht so geholfen. Und bin ich in zur Krankenkasse gegangen und... Ich mache mal einen Vorschlag. Damit wir die Geschichte nicht zu ausführlich erzählen, sagst du mir bitte jetzt erstmal, wie es ihm aktuell jetzt geht. Und dann können wir ja noch über die Entwicklungen uns unterhalten. Also der hatte jetzt Hirnoperation auf offenem Kopf. Oh, war ja. Ja, der hatte das eine Gehirnoperation am offenen Kopf? Genau. Der Schädel war aufgemacht. Ja. Und ist diese Gehirnoperation wegen der epileptischen Anfälle? Genau, ja. weil der Professor hat festgestellt durch die Monitoring, dass die Anfälle aus einem Zentrum kommen. Das besteht die Möglichkeit. Ich verstehe. Ja, weil die Anfälle waren so schlimm, das war Frage, er konnte sich selber umbringen. Er hat dann ganze Kiefer kaputt gemacht, zu Hause ist alles demoliert. Egal wo er war, ist er umgekippt und mit seiner Kraft geschlagen, dass er nicht auf Rollstuhl sitzt, das ist noch eine Wunde. Wie ist die Operation ausgegangen? Er ist eigentlich sehr gut ausgegangen. Wo liegt er zurzeit? Er ist jetzt zu Hause, er acht Wochen hatte, er war in Reha. Und er hat sich gut erholt und er hatte 8 Wochen keine Anfälle. Und die Hoffnung war, dass das so bleibt. Okay. Und vor ein paar Tagen, ja. Er liegt zu Hause? Das heißt, du kümmerst dich um ihn? Ja, ja. Aber das ist er denn, lass mich mal fragen, damit wir das richtig verstehen alles. Ist er denn bei klarem Verstand? Ja, natürlich. Ist er. Sind denn die Anfälle jetzt wieder zurückgekommen? Ja, das ist das Schlimmste. Er war so fröhlich die 8 Wochen. Der hat gedacht, ja, jetzt habe ich die Anfälle nicht mehr. Das Gedächtnis natürlich ist so geblieben. Persönlichkeitsstörung, das alles, was die Krankheit mit verändert hat und die Medikamente, das hat geblieben. Aber die Anfälle waren nicht da und er hat sich verändert. Also sein Gesicht hat gestrahlt. Er hat angefangen zu essen. Aber du erzählst das jetzt so, als gäbe es jetzt wieder einen Rückschlag. Ja. Das heißt, es geht ihm jetzt wieder schlecht. Ja, weil er hat wieder Nacht ein schlimmes Schlaganfall gekriegt. Das okay. heißt, das, ja. Das und heißt, ist komplett auf Null gefahren. Ja. Vor Jahren wollte ich schon zweimal Lebens nehmen. Einmal. Aber das heißt ja für mich, Alexandra, dass du. Gefährdet, ja. Dass du komplett auf deinen Mann fixiert bist und dich wirklich 24 Stunden um deinen Mann kümmern musst. Ja, das ist noch zusätzlich, ist seine Mutter krank geworden. Sie war Alzheimer. Ich habe sie auch gehabt. Das heißt, du kümmerst dich um, hast dich mehr oder weniger um zwei Leute gekümmert? Um drei. Sein Vater war gehbehindert und die zwei sind schon jetzt gestorben. Wo bleibt dein eigenes Leben? Nee, dazu wird sich noch meine Tochter, die Portalei hat gekriegt. Durch die Situation war sie selbst verletzend. Aber ja. Die Sache habe ich geregelt, sie ist in England studiert und. Aber Alexandra, ich höre daraus, dass du da tausend Baustellen hast in deinem ja, Leben. Ja, tausend. Ja, und wie geht es dir denn dabei? Ja, ich sollte sagen, ich habe mich geopfert. Also endlich vor Jahren, ich hatte mir Gedanken gemacht, weil mein Mann hat sich so verändert, aber der wollte sich umbringen und er hat das wirklich gemacht. Das heißt, ich habe ihm das Leben gerettet. Alexandra, wir kommen mal auf meine Frage zurück. Wie geht es dir dabei? Mir geht's unheimlich schlecht, weil ich war unheimlich stark. Ich habe sehr, sehr viele Sachen bewältigen. Ich habe auch ein Haus gebaut, behinderungsgerecht. Ich habe für ihn alles zurecht gemacht. Ich mache folgenden Vorschlag. Ich merke, dass da ganz viel ist bei dir. Wahnsinnig viel, ja. Wahnsinnig viel. Und ich habe auch das Gefühl, dass es dir alles andere als gut geht. Ich habe das Gefühl, dass es dir sehr schlecht geht. Sehr schlecht geht so. Dir. Und da müssen wir jetzt mal richtig professionell ran. Deswegen bitte ich dich, dass wir das im Hintergrund machen. Da haben wir auch mehr Zeit und können uns auch noch mehr über die Details auseinandersetzen. Das heißt, du legst bitte auf und wirst von meiner Psychologin zurückgerufen. Und ich glaube und hoffe sehr, dass wir dir in gewisser Weise etwas Wegweisendes sagen können und dir ein kleines bisschen unter die Arme greifen können. Ja, okay. Denn das ist ja sehr belastend, allein was du hier schon erzählt hast. Ja. Wenn man das alles alleine stemmen muss, das übersteigt, glaube ich, alle möglichen Kräfte, alle Vorstellungen. Ja, das ist eine Wunder, dass ich noch am Leben bin. So, ja, genau. Lieber Alexander, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst zurückgerufen von meiner Psychologin, der Magdalena, okay? Mhm. Vielen Gut. Dank. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und um 1.22 Uhr machen wir weiter mit Christian. Christian ist 20. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Christian, und was geht's bei dir? Ja, und zwar mein Outing steht kurz davor. Und zwar, ich oute mich als Bisexueller. Und bei mir ist das Problem meine Familie. Und zwar, meine Eltern sind gar nicht das große Problem. Wir hatten mal vor 3 oder 4 Jahren, hatten meine Eltern mich mal gefragt, ob ich schwul wäre, einfach so zwischendurch. Darauf habe ich gesagt, nein. Ja. Und sie haben gesagt, okay, wir wollten das nur wissen, würdest du es sein, würde das in dem Sinne nicht negativ sie interessieren. Mhm. Sie wünschen mir eben nur Gutes. Mhm. Das Problem liegt eher dabei bei den Angehörigen meiner Familie, also Großeltern und weitere Verwandte, weil aus der Richtung meines Vaters, sie sind sehr streng katholisch erzogen und da habe ich eben Angst, wenn das rauskommt, beziehungsweise wenn ich ihnen das erzähle, dass dann Abneigung, dass ich Abneigung spüre. Ich habe das damals schon gespürt, als ich letztes Jahr das Abitur nicht bestanden habe. Mhm. Darauf ist die Familie schon sehr auf Abstand gegangen. Also und Oma, vorwiegend Oma und Opa? Oma gar nicht, Opa sind beide leider vor ein paar Jahren verstorben. Meine beiden Omas gar nicht, eher dann sagen weiter, also meine Tante, meine Großtante und so weiter, die sind sehr auf Abstand gegangen. Was interessieren dich deine Großtanten, wenn es um deine Sexualität geht, Mensch? Ich mache mir einfach ein bisschen Sorgen. Es geht ja auch weiterhin noch in meinem Freundeskreis so weiter. Also ich habe ein bisschen Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, eine hervorragende Grundvoraussetzung hast du, Christian, dass deine Eltern auf deiner Seite stehen. Das ist immer schlimm, wenn die Eltern entsprechend abweisend reagieren. Aber die hast du offensichtlich auf deiner Seite, wenn die schon so cool dir das gesagt haben vor einiger Zeit. Ja, Dann kannst du mit deinen Eltern ja auch darüber beraten, wie das bekannt gegeben wird im Rest der Familie. Und wenn die Großtante die Nase rümpft, ja, dann soll sie die Nase rümpfen. Dann wird sie es irgendwann auch kapieren nach einer gewissen Zeit, dass du eben so bist, wie du bist. Das habe ich mir auch zwischenzeitlich schon selber gedacht, nur dann kam trotzdem die Angst, weil ich eigentlich immer ein ganz gutes Verhältnis mit ihnen hatte. Wir haben auch öfter was gemacht. Und mit ihm, sagst du? Wer ist jetzt ihm? Genau, also mit meinen Verwandten. Also ich bin als momentan zum Beispiel nach Frankfurt. Mit Ihnen, zum Beispiel. Und das möchte ich natürlich jetzt nicht auf einmal durchs Outing beenden. Aber das setzt aufs Spiel und das musst du auch aufs Spiel setzen. Du kannst ja nicht, es gibt ja nicht Fisch und nicht Fleisch. Wenn du dich zu deinem Leben bekennst und es dadurch eine Irritation gibt mit diesen Verwandten, dann musst du das in Kauf nehmen. Das ist so. Du kannst ja nicht beides haben. Ja, wie gesagt, Schön wäre natürlich, wenn die entsprechend locker reagieren würden. Ja, also ich hab schon von meinem engsten Freundeskreis eine sehr positive Rückmeldung bekommen. Ich habe ihnen das mal vor ein paar Monaten erzählt, dass ich so in diese Richtung gehe. Damals stand das noch nicht, also konnte ich mich noch nicht so richtig dafür interessieren. Ich hatte nur so einen Gedanke. Und da diese Woche, Mittwoch, habe ich eben einen guten Freund kennengelernt, der selber bisexuell ist. Und wir hatten dann eben selber ein intimes Treffen. Mhm. Und da habe ich eben gemerkt, dass es mir gefällt und habe mich dazu dann eben auch bekannt. Bist du dabei, dich in diesen Mann zu verlieben? Ja, ich bin sogar schon in den verliebt. Ja gut. Das ist der beste Zeitpunkt, es der Welt mitzuteilen dann. Ja. Vorher war es ja eher ein bisschen theoretisch, ne? Genau, richtig. Ich habe ihm das auch mitgeteilt. Er hat gesagt, wir treffen uns am Montag, wir bereden das, weil das sollen wir nicht am Telefon bereden, per SMS. Du hattest vorher auch keine sexuellen Erfahrungen mit Männern gemacht? Nein. Hatte ich vorher nicht. Und mit ihm hatte ich meine erste Erfahrung und es war eigentlich sehr positiv. Mhm. Also ich konnte nichts Negatives daran finden und man macht sich natürlich trotzdem Sorgen, wie auch mein Umfeld. Also meine Freunde waren sehr positiv, die haben zu mir gesagt, Christian, vor allem meine beste Freundin, uns interessiert nicht deine Sexualität, das musst du selber wissen. Hattest du auch schon eine längere Beziehung mit einer Frau? Nein, hatte ich noch nicht. Ich hatte zwar schon Geschlechtsverkehr mit einer Frau, aber selber noch keine Beziehung. Mhm. Okay, ja. Und das war eigentlich sehr, sehr positiv. Ich habe auch gerade meiner besten Freundin davon erzählt, dass ich vielleicht sogar in eine Beziehung mit ihr gehe. Sie hat darauf sehr positiv genommen. Sie hat sich für mich sehr gefreut und hat gesagt, sie möchte ihn gerne auch kennenlernen. Mensch, Christian, das ist doch alles super. Deine Eltern werden wahrscheinlich locker reagieren. Dein enger Freundeskreis, die beste Freundin, sieht kein Problem. Das ist doch schon mal alles gut. Ja, ich habe nur vor Angst nochmal nochmal zurückzufallen. Ich hatte am Anfang des Jahres bin ich zusammengebrochen aufgrund eines Todesfalls in meinem engeren Freundeskreis, Selbstmord. Und darauf muss ich jetzt Tabletten im Moment nehmen, weil dann kam viel Stress auch wegen der Schule. Mhm. Und ich habe eben Angst, dass das jetzt eine große Runde macht, auch nicht nur im Familienkreis, sondern auch im Freundeskreis. Und es gibt einfach in dem Ort, wo ich wohne, Leute, die nichts Gutes von mir wollen. Ja, Christian, sowas muss man dann aushalten. Es ist manchmal anstrengend, die eigene Identität zu finden und zur eigenen Identität zu stehen. Es ist leider immer noch so. Und wenn man da auf Probleme stößt, zu denen man selbst ja nichts kann, die anderen Leute machen ja die Probleme, nicht du. Da muss man damit umgehen. Man kann dem nicht ausweichen. Ausweichen würde bedeuten Lügen. Und Lügen möchtest du ja nicht und dich verleugnen. Nein. So. Lügen möchte ich nicht. Ja. Also rate ich dir dringend, mach den Schritt nach vorne, geh den ersten Schritt mit deinen Eltern, sage denen das, berate mit denen, wie du das in der Verwandtschaft da kundtun könntest. Und dann mach es peu à peu. Du musst ja nicht mit wehenden Fahnen da durch euren Ort laufen und sagen, das ist ein Mann. Ich würde es gar nicht problematisieren. Das geht dir doch gar nichts an. Ich würde es ganz selbstverständlich so in die Welt setzen. Es ist jetzt halt so. Ich würde mich da auch gar nicht rechtfertigen. Es ist einfach so. Punkt aus. Ende der Debatte. Okay. Ja, wie gesagt, ich überlege jetzt noch, wie ich das genau meinen Eltern mitteile, ob ich dann sage, kommt mal wieder an den Tisch oder ob ich dann ihn einfach dann meinen Freund vorstelle, wenn es dazu kommen sollte. Ach, mach's doch so, red doch erstmal mit ihnen, bevor du gleich dann den Freund mit in die Wohnung bringst. Fänd ich netter, wenn du erstmal mit ihnen ein paar Worte sprichst. Die werden dann von sich aus wahrscheinlich schon sagen, wir wollen ihn mal kennenlernen und dann bringst du ihn mit. Okay, dann werde ich das auch so tun. Ich würde es wirklich an deiner Stelle so machen. Fang mit den Eltern an. Da hast du schon erstmal so die erste Angst überwunden. Und vielleicht machen die dir auch ein bisschen Mut. Die stehen auf deiner Seite. Das unterstützt dich dann wieder. Und dann geht das so Schritt und Schritt voran. Und mach dir nicht so viel Gedanken jetzt. Wenn du dir so viel Gedanken machst, wer was wie vielleicht sagen könnte und welches Verhältnis dann gestört sein könnte, das macht dich ja ganz verrückt. Denk da gar nicht so viel drüber nach. Lebe. Okay. sei froh, dass du einen netten Typ gefunden hast. Und wenn ihr eine gute Beziehung vielleicht aufbaut, ist das erstmal ein großes Glück. Und dann redest du mit deinen Eltern und dann wird sich das Ganze schon fügen. Ja, also es wäre wirklich schade, wenn sich da eine Beziehung rausfindet, weil es wäre meine erste Beziehung. Und ich muss sagen, was ich jetzt so in dieser Zeit schon gefühlt habe, war ganz anders und hat mich eigentlich sehr, sehr positiv überrascht, super, sehr glücklich auch gemacht. Ja, gut. Und um was geht es? Es geht nur um dein Glück. Ne? Okay. Ja. Mein lieber Christian. Danke dir. Mann, Domian. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute und sprich bald mit deinen Eltern. Dann wird's vorangehen. Vielen, vielen Dank. Alles vielen, Gute. Vielen Dank. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Ach Mensch, Leute. Wie schön, wenn es irgendwann eine Zeit gäbe, dass man überhaupt gar nicht mehr über solche Themen reden müsste. Es hat sich viel getan in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist nur wirklich der Fall. Es gibt einen großen Fortschritt. Aber es gibt immer wieder noch junge Leute oder auch nicht so junge, die doch dann in solche Problematiken geraten wie der Christian. Hier irgendwann muss es so selbstverständlich sein, dass niemand mehr darüber redet. Das wäre schön. Das wäre mein Traum. Ja. Conny ist 63. Guten Morgen. Issa, guten Morgen zusammen. Ach, ein Mann. Ein Mann. Ich habe Conny männlich, leitet sich von Konrad ab. Und ich habe am Mittwoch schon versucht anzurufen zum Thema, jetzt ist alles anders. Ja. Situation ist wie folgt. Ich bin am 21.06. vor 2 Jahren über Nacht durch einen Augeninfarkt zu 90% erblindet. Ah. Das heißt, ich bin donnerstags abends, es war die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ich bin ganz normal, ich habe also immer viel gearbeitet, muss ich dazu sagen. Mhm. Und ich habe mein Geld in den letzten Jahren mit Promotion verdient und sehr erfolgreich. Und gehe donnerstags abends schlafen, werde freitags morgens wach und war dunkel. Und das ist ja der Horror schlechthin. Du wachst morgens auf und kannst nichts mehr sehen. So, dadurch, dass ich auf dem rechten, also erblindet bin ich auf dem linken Auge. Und auf dem rechten Auge habe ich einen angeborenen Sehfehler und habe nur noch 10%. Für mich war es faktisch erstmal dunkel. Dunkel. Die Seite, wo der Infarkt war, ist wirklich schwarz. Die ist schwarz, die ist dunkel. Mhm. Da hat sich also ich hatte eine verstopfte Karotis auf der linken Seite. Mhm. Da hat sich ein Blutgerinnsel gelöst und hat mir meine Netzhaut zerschossen. Mhm. Und also von 100 auf 0 innerhalb von einer Nacht im Grunde genommen, und da habe ich dann gedacht, ja, prima. Man wacht morgens auf und die Welt ist dunkel. Was macht man? Was hast du da gemacht an dem Morgen? Ich habe erstmal gedacht, ja, kann ja nicht sein. Habe meine Gardinen, blöderweise, wie man so reagiert, unterbewusst, meine Gardinen erstmal aufgemacht. Die hast du gar nicht mehr gesehen, die Gardinen. Die konntest du gar nicht mehr. Ja, mein Bett stand neben meinem Fenster. Und also hast du dich so hingetastet? Getastet. Mhm. Ich habe gedacht, es kann nicht wahr sein. Yeah. Dann habe ich mich ins Badezimmer getastet, habe erstmal mit Wasser versucht, meine Augen zu spülen, habe gedacht, ist irgendwie nur ein Defekt, ein kleiner Defekt irgendwie, was von alleine geht, geht auch von alleine. Aber so war es nicht. Dann habe ich versucht, ein bisschen konnte ich ja noch sehen mit dem rechten Auge. Mhm. Dann habe ich versucht, meinen Chef anzurufen, habe das auch erreicht. Mhm. Der ist dann auch gekommen und ist mit mir, also ich muss sagen, ich habe zum damaligen Zeitpunkt in Hannover gelebt. Mhm. Und der ist mit mir dann in die medizinische Hochschule gefahren. Mhm. Und die haben von Anfang an kein Blatt vor den Mund genommen. Die haben ganz klar gesagt, richten Sie sich darauf ein, es ist vorbei. Mhm. Also ihm war klar, wie ernst die Lage war. Ja, natürlich. Und die haben das auch gleich kapiert, dass das ein Schlaganfall im Auge war? Ja. Also es gibt Herzinfarkte, es gibt Augeninfarkte und Hirninfarkte und so weiter und so fort. So, und dann musste erstmal damit sagen, ja, ist klar. Da konnte man da medizinisch nichts machen, nichts. Gar nichts. Aufhalten, rückgängig machen, nichts. Gar nichts. Wenn die Arterien innerhalb des Auges weiter durchblutet gewesen wären, dann wäre es gut gewesen. So, und jetzt stehst du da. Du hast immer gearbeitet, immer geackert. Und musst dich von heute auf morgen in ein komplett anderes Leben eingewöhnen. Ja, natürlich. Ich hatte eine Freundin, die war 30 Jahre jünger. Ein bildhübscher Mensch. Es verändert sich dann alles. Es verändert sich alles. Die Menschen, die vorher zu dir gestanden haben, große Lippe gemacht haben, gesagt haben, wir stehen zu dir. Ich habe meinen Chef einmal im Krankenhaus gesehen. Meine Freundin war zu meinem Geburtstag. Ich habe am 23.06. Geburtstag gesehen. Und die hat dann die ersten Wochen noch meine Wäsche gewaschen, weil ich das ja nicht mehr konnte. Mhm. Und ja, und dann hat sie mir die... Das ist so... Okay, es ist so hart. Ja. Sie hat mir dann abends meine Reisetasche mit meiner Wäsche gebracht, hat mir die nach Hause gebracht und hat gesagt, so, Wäsche habe ich dir gewaschen, bügeln wirst du ja wohl schaffen. Mhm. Habe ich dann gesagt, ja, ist klar, alles klar. Wie lange warst du mit der Frau vorher zusammen gewesen? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Ja gut, und, ich meine, 30 Jahre Unterschied. Naja, okay. War eine tolle Zeit. Und da, als sie das gesagt hat mit dem Bügeln, war quasi da die Beziehung vorbei? Das war vorbei, ja. Das ist ja hart. Da war es vorbei. Wie viele Leute aus deinem engen persönlichen Umfeld sind bei dir geblieben? Keine. Keiner? Keiner. Keine Freund, alle, keine Verwandte, niemand? Ich muss eins sagen, ich habe damals in einem sehr bekannten Warenhausunternehmen gearbeitet, habe da selbstständig Promotion mit einer heißen Theke gemacht und ein Korbwagenschieber, ein Mensch, der geistig behindert war, das ist der einzige Kontakt, den ich heute noch zu Hannover habe. Ich lebe jetzt in Nordrhein-Westfalen, meiner Heimatstadt. Ich habe dann, als ich gemerkt habe, alle sind auf einmal weg. Mhm. Und da hat mir jemand auch gesagt, Herr Mayer, die Menschen, ich lasse es mal ganz platt, wie man es mir gesagt hat, die Menschen sind scheiße und wenn sowas passiert, dann müssen sie damit rechnen, dass die sich alle von ihnen abwenden. Mhm. Und so ist es genau passiert. Und dann bin ich hier nach Nordrhein-Westfalen gegangen. Wahrscheinlich hattest du vorher viele tolle Bekannte mit Küsschen hier und Küsschen da. Ja, ja, klar. Ne, sowas, ja, ja. Ja, natürlich. Alle waren freundlich und nett. Und, ja, ja. Aber wenn es ernst wird, sind sie weg. Ja, genau so. So, und da ich aber von Hause aus an für sich sehr geerdet war, ich war eigentlich immer geerdet. Conny, das eine haut einen ja schon um, wenn man plötzlich blind ist. Und wenn man dann auch plötzlich dann nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten auch noch alleine dasteht, ja, natürlich. Das muss man ja auch erstmal aushalten. Selbst verhältst du fast nicht aus. Aber du hast es geschafft, ich merke es an der Stimme, du bist ein positiver Typ, oder? Ich bin, ich darf es vielleicht mal ganz nebenbei sagen, ich habe in den 80er Jahren auch professionell für einen privaten Radiosender moderiert. Mhm. Und ich bin dann hier zurück nach Nordrhein-Westfalen, weil ein Teil meiner Familie in Nordrhein-Westfalen lebt. Mhm. Und ich wollte dann mit Niedersachsen, also sprich Hannover, einen ganz dicken Balken ziehen und einen ganz dicken Strich ziehen. Das habe ich dann auch gemacht. Achso, familiäre Verbindungen gibt es dann in Nordrhein-Westfalen? Ja, ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Die gehen zwar alle auch ihre eigenen Wege und das ist auch gut so. Ich stelle es mir so schwer vor, wenn man dann auch noch dann umzieht. Gut, da hat man die Familie, die gehen ihre eigenen Wege, wie du gerade sagtest. Wie baut man denn dann in deiner Situation wieder ein Umfeld auf? Also der Vorteil, den ich habe bedingt, man bekommt ja, wenn man von jetzt auf gleich aus dem Leben gekugelt wird, eine gesetzliche Betreuerin an die Hand gestellt. Man kann selber entscheiden, ob man die Betreuung annimmt oder die Betreuung ablehnt. Mhm. Ich habe diese Betreuung angenommen, weil ich kann ja keine Briefe mehr lesen. Ich kann keine Post mehr beantworten. Ich kann, wenn ich jetzt fernsehe, und das mache ich jeden Abend, ich sehe ungefähr 50% des Fernsehbildes. Mhm. Aber ich bin damit nicht alleine. Aber 50% ist doch viel. Ja, aber wie gesagt, ich habe trotzdem nur 10% auf dem rechten Auge und mehr nicht. Mhm. So. Naja, okay. Mhm. Und ich habe hier in Nordrhein-Westfalen, ich komme aus Duisburg, eine Wohnung vermittelt bekommen in einem Wohnkomplex, wo sehr viele Menschen wohnen. Mhm. Und hier habe ich, ich wohne jetzt ein Jahr hier, und ich habe hier also sehr viele, man trifft sich unten vor der Tür, es sind Sitzmöglichkeiten da, soziale Kontakte geknüpft. Aber mit. Es hat sich aufgebaut. Ja, natürlich. Mhm, ja. Ganz langsam, allmählich. Die Leute, ich habe den Leuten von vornherein klaren Wahl eingeschenkt. Ich habe denen gesagt, ich bin zu 90% erblindet. Mhm. Und ich habe meine Einkaufsmöglichkeiten hier in der Nähe. Mhm. Das heißt, ich habe mir, so doof, wie sich die Sache jetzt anhört, einen Rollator verschreiben lassen. Mhm. Aber nicht, weil ich nicht laufen kann, sondern damit ich beim Laufen Sicherheit habe. Ja, ja, klar, verständlicherweise, ja. Aber so. Das sind ja wahrscheinlich alles so kleine Tricks, um auch wieder mehr am Leben teilnehmen zu können. Richtig. Ich Ich habe mir eine starke Lupe besorgt. Mhm. Ich gehe alleine einkaufen. Ich versorge mich also selbstständig. Ich mache meine Wäsche selbstständig. Mhm. Ich habe früher meine Wäsche alleine gebügelt. Das mache ich auch heute noch, damit ich niemanden auf den Sack gehen kann. Mhm. Und das fällt mir heute schwerer, dauert länger, aber es funktioniert. Aber es funktioniert und du machst es vor allen Dingen. Ja, anders geht's ja. Ja, anders geht's nicht. Mensch, Conny, das ist ein schönes Sprichwort, wenn ich das eben kurz noch sagen darf. Gewimmer macht's nur schlimmer. Ja, ja, natürlich. Du hast völlig recht. Das ist natürlich eine gute Einstellung. Insofern ist das eine heftige Geschichte, die du uns erzählst, die aber auch wieder Mut macht, dass man selbst da noch einen Ausweg findet und sich mit dem Leben arrangieren kann und auch wieder Lebensfreude findet. Ja, es ist schwierig. Ich habe auch meine Phasen, wo ich in Traurigkeiten verfalle. Mhm. Und dann denke ich mir auch, du hast immer geackert, warst immer für jeden da, wenn er Hilfe brauchte. Und dann kriegst du so oft die Schnauze vom Leben. Aber es gibt immer zwei Möglichkeiten. Ich wohne jetzt hier in der 6. Etage. Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man versucht anzunehmen, ist es nicht leicht. Ja. Ich sage ja jetzt nicht, wenn ich jetzt telefoniere, dass es leicht ist. Ich sage nur, ich habe auch Unterstützung seitens der Behörden erlebt. Mhm. Auf jeden Fall hast du einen Weg gefunden und das finde ich super. Und dazu gratuliere ich dir von Herzen und hoffe, dass das auch weiter so funktioniert und dass es dir weiter gut geht, Conny. Schön, dass du angerufen hast und uns deine Geschichte erzählt hast. Gut, dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Sehr gerne, alles Gute. Schöne Grüße nach Duisburg. Danke, Dieter. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, wir haben 1.41 Uhr. Ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche sagen. Das Thema nächste Woche heißt Mut. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die dem Mut anderer Menschen ganz viel zu verdanken haben. Und natürlich auch mit Leuten, die für ihr eigenes Leben schon viel Mut aufgebracht haben. Also Stichwort Mut zur eigenen Sexualität. Da hätte der Christian anrufen können von vorhin, der kurz davor ist, seine Sexualität mutig nach außen zu tragen. Oder Stichwort Mut, einen ungewöhnlichen Lebensweg zu gehen. Oder Mut, die eigene Angst zu überwinden. Oder vielleicht auch den Mut, indirekte Sterbehilfe zu leisten. Also über das Thema Mut möchte ich gerne mit euch sprechen. Habt ihr schon mal sehr viel Mut erlebt, dass sich jemand für euch eingesetzt hat? Sehr mutig. Und habt ihr so für euer Leben euch schon sehr mutig verhalten und seid einen Weg gegangen, der vielleicht gar nicht so ganz normal und geplant war? Ihr könnt euch gerne per Mail melden, domian@wdr.de oder nächste Woche vor der Sendung und während der Sendung anrufen. Jetzt noch weiter mit der freien Themennacht heute und ich bin verbunden mit dem Holger und der Holger ist 41. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hi. Hallo Holger. Ich wollte nicht Domian sagen. Bitte? Ich wollte Jürgen sagen. Ja, du kannst gerne und du mir sagen. Das ist nee, ich mag das nicht, wenn man mit dem Nachnamen angesprochen wird. Ich wollte Jürgen sagen. Egal. Egal. Also, ich rufe an wegen des Themas von Mittwoch. Holger, kleine Bitte. Du sprichst mit der Freisprechanlage, ne? Nein. Das klingt so hallig. Moment. Den Hall müssen wir rausnehmen, das wäre perfekt. Ja, den kann ich nicht rausnehmen, das ist mein Wohnzimmer. Ach so. Ich meine ein anderes Zimmer. Das steht nicht viel im Wohnzimmer. Richtig. Wie kommt's? Bist du am Umziehen oder am Renovieren? Nö, ich wohne eher puristisch. Oh ja, das finde ich sehr sympathisch. Ja. So, ist jetzt besser? Jetzt ist viel besser, ja. Ach, wunderbar. So. Also, ich rufe an wegen des Themas von Mittwoch. Von da an war alles anders. Ja. Das war für mich, trifft für mich wie die Faust aufs Auge. Und zwar geht es bei mir um den 5. Oktober 2005. Mhm. Von da war alles anders. Ich bekam die Diagnose bipolare affektive Störung. Mhm. Das war auch schon ein paar Mal Thema bei dir, glaube ich. Erklär's nochmal. Ich erkläre es nochmal kurz. Das ist früher unter dem Namen manisch-depressive Erkrankung. Mhm. Bekannt gewesen, ist es eigentlich heute auch noch. Mhm. Also man kann beides nehmen. Und das war halt heftig für mich, diese Diagnose. Aber dir ist es ja vorher wahrscheinlich auch schon sehr schlecht gegangen. Du bist dann zum Arzt gegangen und dann hat man das diagnostiziert. Richtig, so war es. Allerdings habe ich das selbst nicht gemerkt. Ich war also in einer manischen Phase, kurz zur Erklärung, da fühlt man sich nicht krank. Da fühlt man sich super und ist sehr aktiv und Genau. Man ist so eine Art Überflieger, man kann alles, man weiß alles und ist, wie gesagt, Ich glaube, in der Phase akzeptiert man so eine Diagnose gar nicht, ne? Oder? Richtig, mhm. Richtig. Erstmal mich, also bei mir hat es ein bisschen gedauert, das zu akzeptieren. Von dem Arzt habe ich im Endeffekt dann angenommen, sage ich mal, nach einer Stunde oder so, nachdem er mir das gesagt hatte, aber so richtig wahrhaben wollte ich es halt nicht. Das heißt, du leidest heute immer noch unter der Erkrankung? Ja, die Erkrankung ist ja unheilbar. In welcher Phase bist du im Moment? Ich bin im Moment in einer Normalphase, nennt sich das. Ich bin seit 2,5 Jahren fast stabil, was es bei mir allerdings vorher nie gab. Ich hatte immer 3 bis 4 Phasen, also ich sag mal so 2, 3 Depressionen im Jahr und eine Manie oder mal nur Depressionen oder 2 Manien, 2 Depressionen. Und die Stabilphase wird sicher bewirkt durch eine gute Medikamentierung. Richtig, richtig. Ja. Ganz genau. Diese Krankheit ist ja nun Gott sei Dank seit einigen Jahren so in aller Munde und man spricht drüber. Früher war es ja viel mehr tabuisiert als heute. Ja, richtig. Wie hat diese Krankheit dein Leben verändert? Sie hat mein Leben in dem Sinne verändert. Ich reiß das mal vielleicht ganz kurz an. Job weg. Was hast du gemacht beruflich? Ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich meinen Traumberuf, ich war IT-Netzwerkadministrator, also im Computerbereich tätig, in einem großen Konzern, sag ich mal, der weltweit tätig ist. Ja. Und Warum ist der Job weggebrochen? Der ist weggebrochen durch die Erkrankung. Zum einen ist es... Das war mir klar, das ist durch die Erkrankung, aber warum ist es durch diese Erkrankung weggebrochen? Ja, es ist halt rausgekommen, dass ich die Erkrankung habe. Wie, und deshalb ist es weggebrochen? Ja, ja. Also aufgrund dessen, also die Begründung, Sie können hier nicht weiterarbeiten, weil Sie depressionserkrankt sind? Nicht depressionserkrankt, sondern diese bipolare Störung habe und dass ich in manischen Phasen halt eben ein Sicherheitsrisiko wäre, war die Begründung, die mir dann in meinem letzten Personalgespräch halt eben vor den Latz geknallt wurde. Was Blödsinn ist, ne? Man kann es nicht ganz von der Hand weisen, weil mir sind wirklich da ein paar Sachen passiert, die nicht hätten passieren dürfen, aber... Die sind anderen Leuten auch passiert, auch sag ich mal Nichterkrankten in derselben Abteilung. Mhm. Aber es kam halt eben dann dazu, dass ich hatte im Endeffekt den Eindruck, die Firma möchte keine psychisch erkrankten Mitarbeiter. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber war es damals ich weiß nicht, wie es damals war. Ist das arbeitsrechtlich überhaupt sauber? Kann man deshalb jemanden kündigen? Nee, deswegen kann man keinen kündigen, aber die hätten einen anderen Grund gefunden. Ich habe mich dann auch rechtsanwaltlich beraten lassen mit meiner Ex-Frau zusammen und wir haben versucht, dagegen anzugehen. Also der Rechtsanwalt hat uns im Endeffekt schon abgeraten, davon dagegen anzugehen, weil die dann eine Lösung finden würden. Sie dann auch durch eine Änderungskündigung, ich hätte dann in eine andere Abteilung versetzt werden können und alles Mögliche hätten sie mir angeboten. Aber Das heißt Beruf weggebrochen. Ja. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Ja. Also die erste Reaktion war nach der Kündigung, dass ich dann die Firma verlassen habe mit dem Auto und bin dann in den Ort gefahren und habe dann erstmal angehalten, habe angefangen zu heulen und habe dann meine Frau angerufen und die hat mich dann abgeholt. Die hat gesagt, das ist alles nicht so schlimm, wir kriegen das hin und her. Aber das ist natürlich ein gewaltiger Teil, über den ich mich damals definierte, ist dann weggebrochen. Ja. Ne? Und halt eben auch natürlich finanziell gesehen. Du wolltest gerade mal so einige Fakten aufzählen an negativen Sachen. Also der Job ist weggebrochen. Was ist noch Schlimmes passiert durch die Erkrankung? Ich sag mal, viele familiäre Beziehungen, also viele will ich jetzt nicht sagen, also einige familiäre Beziehungen wurden auf eine harte Probe gestellt. Probe heißt, man hat versucht, Abstand zu dir zu gewinnen, zu nehmen, oder wie? Ja, das ist richtig. Also zum einen Abstand, man wollte sich mit der Erkrankung nicht auseinandersetzen. Ich muss dazu sagen, ich wohne in einer sehr ländlichen Umgebung und viele Leute sind da auch sicher sehr unsicher, damit umzugehen und wissen nicht, was das ist. Das ist richtig, aber ich kläre doch gerne auf. Ich bin ein sehr offener Mensch. Ja. Ich musste mich ja auch erstmal damit auseinandersetzen. Wie hat sich das auf deine Beziehung ausgewirkt? Das ist natürlich, fürs Umfeld ist das natürlich mindestens genauso schwer wie für den Erkrankten, da mit dieser Erkrankung zurechtzukommen, vor allem in den Depressionen und in den Manien. Ne? Also ich sag mal, meine Ex-Frau hat immer gesagt, in den Depressionen bist du gut handelbar Und ich kann mit dir umgehen und ich weiß, wie ich dich anzupacken habe. In den Manien ist man halt eben unkontrollierbar und da sind mir halt eben dann auch Sachen passiert, ja, was in den Manien immer mal wieder passiert. Was denn? Ja, zum Beispiel bin ich eine Zeit lang mal unterwegs gewesen, das heißt eine Zeit lang, 2-3 Tage mit Handy aus, mit allem drum und dran, habe mich nicht gemeldet zu Hause und... Wo warst du denn da unterwegs? Ja, ich war gar nicht mal so weit weg hier von zu Hause, aber ich bin dann irgendwo, samstags erinnere ich mich, auf ja, in eine Kneipe gefahren und habe mittags angefangen zu trinken. Ach so. Das kommt dazu, das nennt man eine sogenannte Komorbidität bei dieser Erkrankung, vermehrtes Suchtverhalten in der Manie. Mhm. Das war allerdings noch vor der Diagnose, aber unmittelbar davor. Das war ungefähr 3-4 Tage vor der Diagnose. Und bin dann da quasi versackt und niemand wusste, wo ich bin. Das ist natürlich für eine Partnerin nicht besonders schön, aber du sprichst von deiner Ex-Frau. Das heißt, deine Frau hat dich verlassen. Ja, die hat mich verlassen. Hat deine Frau dich wegen der Erkrankung verlassen? Nein, das muss ich ganz klar verneinen. Höchstens indirekt könnte man sagen, weil ihr Kinderwunsch so stark wurde, 2009 war das, und ich wollte ihn ihr nicht erfüllen, den Kinderwunsch. Mhm. Und zum einen wegen der Erkrankung, wegen der Vererbbarkeit, die halt eben zwischen, ja, da streiten sich die Gelehrten zwischen 20 und 40%. Das kann natürlich dann zu Komplikationen führen und zum Ende einer Beziehung führen. Wie lebst du heute, Holger? Ja, ich lebe heute eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Trotz der Rente, muss ich sagen, wo ich halt eben immer zu knapsen habe, sag ich mal, Ende des Monats. Du bist Frührentner schon mit 41. Ich bin, seit ich 34 bin schon. Ne? Bei mir ist damals eine Reha schiefgegangen und das war damals Auslöser für die Rente, sag ich mal. Ne? Ich habe die Rente nie selbst beantragt. Das heißt, das wird keine große Rente sein? Nö, knapp über Hartz-IV-Niveau, würde ich sagen. Ja. So, du hast das Gespräch ja damit begonnen, dass du da am 5.10.2005 hat sich das Leben verändert durch die Diagnose der Depression. Ja. Würdest du sagen, nach all dem Schock und all den Dramen, die da passiert sind, dass du jetzt dennoch Fuß gefasst hast? Du hast ja gerade gesagt, mir geht's eigentlich ganz gut. Ja. Und du nicht mehr mit deinem Schicksal haderst. Ja, das ist richtig. Absolut. Und das verdanke ich aber nur der Stabilität und einer Medikamentenumstellung von vor 2,5 Jahren. Mhm. Ich muss allerdings betonen, das ist bei der bipolaren Störung nun mal so. Das kann morgen schon wieder anders sein, ne? Trotz Medikation. Aber man muss sagen, du wirst dein ganzes Leben lang Medikamente nehmen müssen. Ja, das weiß ich. Aber da habe ich mich wirklich mit abgefunden. Das ist auch nicht schlimm für mich. Auch die Nebenwirkungen, die Medikamente halt eben mit sich bringen, die Psychopharmaka, wie Gewichtszunahme, ja, alles mögliche, leichten Tremor in den Händen, Gedächtnisstörung, die sind alle zu verkraften für mich. Aber wie gesagt, ich hadere wirklich nicht mit meinem Schicksal, das muss ich wirklich super. Nicht sagen. Ne? Holger, dann danke ich dir für deinen Anruf. Wir haben ja wirklich sehr oft schon auch über das Thema gesprochen und ich freue mich dann auch, wenn man da mal so eine Wende in einer solchen Geschichte hört und du sagst, dass du dich damit arrangiert hast und damit zurechtkommst. Ich wünsche dir alles Gute, auf dass es lange und immer so bleibt. Ich danke dir. Schön, mit dir gesprochen zu haben. Alles Gute, Holger. Viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. Und weiter geht es mit der Marlies, die ist 69. Guten Morgen, Marlies. Ja, hallo Morgen, Domian, dass ich endlich mal zu dir durchkomme. Das ist ja göttlich. Ich freue mich, Domian, dass du da bist. Ich muss mich kurz fassen, die Zeit läuft ja knapp. Ja, es geht darum, noch. Und das ist mir ganz wichtig, die Saison hat begonnen. Ich bin an Borreliose erkrankt. Ich war beim Arzt, hat gesagt, Frau Ottersbach, das ist vom Schwitzen. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Bin falsch behandelt worden, hatte Blutdruckmessungen im Krankenhaus 200 zu 180. Ich war mir in der Situation gar nicht im Klaren, in was für einer Situation ich war. Da war ich ja schon ein bisschen im Nirvana, ne? Da sagt die Lernschwester, nehmen Sie alle Tabletten, ich weiß jetzt nicht, was der Blutdrucktablette ist. Ja, also ich konnte mir heute die Haare ausreißen. Nach 9 Tagen habe ich nicht mehr in die Falldaten gepasst, obwohl ich gebittet und gebettelt habe. Ich lebe alleine. Vor dem Wochenende. Das, was du gerade erzählst, wann war das? Das war, also gestochen worden bin ich im Juni vor 2012. So, da müssen wir erklären, du bist von einer Zecke gestochen worden. Richtig. Und das hat man, du hast es nicht gemerkt. Dass ich von der Zecke gestochen bin, habe ich nicht gemerkt. Ja. Was ich gemerkt habe, ist natürlich auch eine saublöde Stelle. In der Kniekehle war wie ein Schnitt, nach oben und unten aufgeworfen, feuerrot, als wenn da Fieber drin köchelt. Mhm. Ja, und dann hat er gesagt, das ist vom Schwitzen. Mhm. Ja, und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Das heißt, wenn man das da schon erkannt hätte, wäre viel erspart gewesen. Aber das Unheil nahm seinen Lauf. Erzähl mal. Ja, und dann am 5. Oktober sollte ich operiert werden an der Schulter. Und dann 2 Tage vorher habe ich gelegen. Es ging mir hundeelend, auch Monate davor jetzt schon. Ich wusste aber nicht, was mit mir war. Mhm. Das kann man überhaupt nicht schildern. Es tut einem alles weh, man ist schlapp, man ist zu nichts mehr fähig. Der Weg zur Toilette ist schon zu viel. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Stiche in den Kopf gekriegt von einer Dimension. Also ich habe mit Migräne zu tun, aber da ist halt also Pille-Palle gegen. Dann habe ich gedacht, guck dich nochmal an, das war es. Mhm. In dem Moment ging er tratscht und der Mund hing rechts unten. So, dann habe ich, heute könnte ich schon drüber lachen, meine Kontonummer abgefragt, ob ich noch klar in der Birne bin. Dann habe ich den sterbenden Schwan am Tisch probiert, auch denke ich, Gelenke, Spistige auch noch. Ja, und dann ab ins Krankenhaus. Und die haben es nicht erkannt. Und das, weil ich das noch klingt, einen Tumor das, im Kopf habe. Das klingt wie eine Gesichtslähmung oder sowas. Ja, natürlich. Ja. Und dann haben die alles auf den Tumor geschoben. Ich sage, da hat das überhaupt nichts mit zu tun. Moment, nicht so schnell. Du hast auch einen Tumor im Kopf gehabt. Richtig, der ist vor 6 Jahren in Krefeld mit Gamma-Knife-Strahlen 4¼ Stunden bestrahlt worden. Der ist von Mandarinengröße auf 0,4 Kubikzentimeter zurückgegangen. Und die sahen da einen Zusammenhang? Die sahen, und ich habe gesagt, das ist es nicht, Leute. Ich bin kein Arzt, aber das ist es nicht. Mhm. Nein, man ist nicht drauf eingegangen. Nach 9 Tagen wurde ich rausgeschmissen. Und dann ging es mir, das war dann Freitag, so. Samstag, Sonntag, Montag, da war die zweite Gesichtshälfte auch noch gelähmt. Und dann habe ich den Neurologen, der veranlasst hat, mich zu entlassen. Der kam übrigens forschen Schrittes rein und sagt, mein Gott, was sehen Sie entstellt? Ich sage, danke, Herr Doktor, ich habe selbst einen Spiegel. Mhm. Und dann habe ich versucht, da einen Termin zu kriegen. Da muss ich schon die Hand und das Kinn tun, um zu unterstützen, weil ich kaum noch sprechen konnte. Und da sagte dieses Piphuhn an der Rezeption, wir nehmen keine neuen Patienten. Dann habe ich noch ganz ruhig gesagt, haben Sie das gerade nicht verstanden, was ich Ihnen gesagt habe? Moment, ich höre nach und dann kam, vor einem Jahr nehmen wir keine neuen Patienten, war keiner zu Hause. Da habe ich einen Schreikrampf gekriegt, weil ich gedacht habe, jetzt mal, wenn das jetzt weitergeht mit der Lähmung, da kannst du ja nicht mehr schlucken. Ja, wir müssen mal jetzt ein bisschen kürzen, Marlies. Wie lange hat es gedauert, bis man die Diagnose dann hatte? Ja, und dann hat meine Tochter gedacht, bis Donnerstag hätte ich einen Nottermin gekriegt, da lebt meine Mutter nicht mehr. Ist mit mir in das Krankenhaus, da haben die das mit den Zahldaten und werde die Geld verbrennen, wenn sie mich weiter behandeln würden. Ist die mit mir in ein anderes Krankenhaus gefahren. Der Arzt war total entsetzt. Nach dieser Odyssee wurde ich dann lumbar punktiert. Nach 2 Tagen war das Ergebnis der Anteile vom Bojulose. Dann wurde nochmal punktiert. Da sag ich, dann nehmen Sie das gleiche Loch, wo Sie schon vorher gebiddelt haben. Mhm. Da brauchen Sie nicht nochmal so rum zu fummeln. Was, nachdem die Diagnose dann klar war, wie hat man dich behandelt? Dann hat man 3 Wochen mir jeden Morgen Antibiotika gegeben. Wie geht's dir heute? Ja, wie geht's mir heute? Ich krieg ganz schlimme Schübe. Wie sieht's im Gesicht aus? Da ist noch eine Spastik drin, weil man mir nicht gesagt hat, dass ich die Übung, die ich sehr akribisch gemacht habe, nur hätte machen dürfen, solange die Gesichtshälfte schlaff war, wo da Spannung drauf war. Und ich habe auch dem Physiotherapeuten gesagt, da ist er ja nicht drauf eingegangen, das hätte auch nicht zu sein brauchen. Jetzt habe ich noch die halbe Ober- und Unterlippe gelähmt und links die Spastik und kriege dann manchmal Krämpfe und Schmerzen in den Gelenken. Und ich möchte alle warnen, guckt die Kinder nach, guckt euch selbst an, wenn ihr Spaziergänge macht. So, das ist ein guter Hinweis, gerade jetzt in der eben, Sommerzeit. Eben. Marlies, ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist, du hörst es im Hintergrund. Ja, nur noch ganz kurz, Schwarzkümmelöl aus Ägypten, jeden Tag nehmen, dann dünstet man das aus, was die Zecken nicht mögen. Okay, Marlies, ich danke für den Anruf, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. In der Technik, Dennis Eickmeier. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin. Tschüss.